Kommunistenkneipe, der Podcast. Der rote Faden mit Jörg und Harro. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Und zwar inzwischen schon zur 6. Folge der Rubrik Der rote Faden. Und wie immer im roten Faden mit Jörg Kronauer. Hallo Jörg. Hallo. Wir haben heute wenig Zeit, beziehungsweise viel vor uns. Ist nichts geworden aus unserer entspannten Weihnachtsfolge. Es war einiges los. Heute haben wir den Aufbau der Folge mal entlehnt an ein Dokument, das gerade erschienen ist. Es ist am 5. Dezember erschienen. Es war eigentlich im November geplant. Aber es ist nicht im November erschienen. Können wir vielleicht auch gleich noch was dazu sagen, warum das nicht der Fall war. Mhm. Jedenfalls ist die NSS, das ist das National Security Strategy. Das Dokument ist von der US-amerikanischen Außenpolitik veröffentlicht worden. Und das Inhaltsverzeichnis dieses recht schlanken Papiers, es hat nur 33 Seiten mit Titelblatt, dieses Inhaltsverzeichnis, das nehmen wir uns heute mal als Blaupause, denn das navigiert uns eigentlich sehr gut durch die aktuellen Geschehnisse auf dem Globus und wie sich gerade die US-amerikanische Außenpolitik neu justiert, neu aufstellt. Hat ja auch für einige Furore gesorgt, auch in der deutschen, in der europäischen Presselandschaft auf der ganzen Welt wurde sich natürlich dazu verhalten, wie die Trump-Administration sich vorstellt, wie sie ihren außenpolitischen Stempel jetzt auf die Welt drücken. Die NS, die startet mit so einer kleinen Präambel von Trump und diese kleine Präambel, die endet wie folgt. In everything we do, we are putting America first. What follows is a national security strategy to describe and build upon the extraordinary strides we have made. This document is a roadmap to ensure that America remains the greatest and most successful nation in human history and the home of freedom on earth. In the years ahead, we will continue to develop every dimension of our national strength and we will make America safer, richer, freer, greater and more powerful than ever before. Ja, so eröffnet Trump dieses Papier. Das liest sich so ein bisschen wie die plumpere Variante von Brzezinskis Die einzige Weltmacht, The Grand Chessboard. Also definitiv so eine Ausrichtung, America first, wir sind die Geilsten und wir wollen es bleiben. Ja, und bevor wir uns jetzt auf die wichtigsten Teil dieses Dokuments stürzen, nämlich den Punkt Strategy, the Regions, in dem Punkt für Punkt auf die außenpolitische Strategie der USA eingegangen wird, da können wir ja vielleicht ganz kurz vorstellen, wie das Dokument angenommen wurde in den letzten 2 Wochen. Jörg, wie hast du denn die ersten Reaktionen auf das US-Strategiepapier erlebt? Die ersten Reaktionen erstmal hier in Europa, die waren gelinde gesagt entsetzt im Grundtenor. Es gab dann unterschiedliche Umgehensweisen. Es gab Leute im außenpolitischen Establishment, die haben gesagt, okay, das ist fürchterlich, da müssen wir uns gegenstellen. Das waren aber eher so die in der zweiten Reihe meiner Wahrnehmung nach. Also aus dem Bundestag, sagen wir mal, eben Spezialisten für Außenpolitik und für Militärpolitik. So die erste Ebene, die Regierungen oder auch die Kaja Kallas, die EU-Außenbeauftragte, die haben eher sich nicht geäußert oder erstmal gesagt, den Ball flach halten. Merz ist inzwischen ein bisschen deutlicher geworden, hat auch ausdrücklich gesagt, einzelne Teile davon sind für die EU nicht akzeptabel in dieser Form. Das betrifft hauptsächlich natürlich die Teile, wo es um die EU geht. Anderswo sind die Reaktionen anders gewesen. In Russland beispielsweise gab es relativ positive Reaktionen, was daran liegt, dass halt die Teile zum Ukraine-Krieg auf der Trumpschen Linie liegen und nicht mehr auf der von Biden, von der früheren Regierung. Das ist für Russland natürlich günstig. Insofern gab es da von Russland positive Reaktionen, auch sich darauf stützend, dass dieses Papier zumindest verbal viel Wert darauf legt, dass die Souveränität von einzelnen Staaten gewahrt wird. Das ist verbal, denke ich. Ich würde nicht denken, dass der realen Trumpschen Außenpolitik wirklich abnehmen kann. Man sieht es ja gerade auch am Beispiel Venezuela, dass sie sich einen Dreck scheren oder am Beispiel der Forderung, eben Grönland zu bekommen, dass sie sich einen Dreck um die Souveränität anderer Staaten scheren. Aber gut, verbal ist es drin in dieser Strategie. Das kam da halt punktuell relativ gut an. Ja, das waren so ein paar allgemeine Reaktionen, die mir aufgefallen sind. Ich hatte mir noch notiert, auch von ein paar deutschen Politikern, die sich prompt geäußert haben. Norbert Röttgen zum Beispiel, der bewertet das Papier als zweite Zeitenwende für Europa. Große Töne. Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter, der sagte, die Trump-USA sind keine klassischen Wertepartner mehr, sondern verfolgen rücksichtslos eigene Wirtschaftsinteressen. Verrückt. Also entweder ist Roderich Kiesewetter sehr pfiffig oder sehr, sehr dumm. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Also bei ihm passiert tatsächlich anscheinend Politik, entsteht aus Wertepartnern und nicht aus Interessen. Ja. Er forderte, Europa müsse jetzt umgehend gesellschaftlich, militärisch und ökonomisch stärker werden. Nur so sei zu verhindern, zum Spielball von Washington, Moskau oder Peking zu werden. Na, und dann wirkt Roderich Kiesewetter auf einmal dann doch wieder ganz pfiffig, denn er nimmt dieses Dokument und münzt daraus direkt eine Intensivierung der Außenpolitik, wie er sie sich vorstellt. Ja. Die Grünen-Chefin Franziska Brandner sagte gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Europa hat jetzt die Chance, seine Zukunft selbst zu gestalten. Die EU dürfe keine Zeit mehr verlieren. Und zwar wofür? Die eigenen Souveränitäten. In diese müsse nun investiert werden. Konkret nannte die Grünen-Chefin die digitale Infrastruktur, den Zugang zu kritischen Rohstoffen und mehr Zusammenarbeit in der Verteidigungs- und Rüstungspolitik. Etwas offener gibt sich der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU, das ist Jürgen Hart. Der sagte, Deutschland und Europa spielen in der Strategie des US-Präsidenten weiterhin eine zentrale Rolle als Partner. Das lobt er. Somit ist die Strategie kein Abgesang, sondern kann vielmehr Anknüpfungspunkt für verstärkte Bemühungen in der transatlantischen Zusammenarbeit sein. Ja, was hat der Jörg geschrieben? Jörg hat geschrieben, der Sound ist offen imperialistisch. Es gibt eine Neuformierung des transatlantischen Pakts und im Zentrum ist weiter der gemeinsame Machtkampf gegen China, nun aber auch Lateinamerika. Auf jeden Fall. Woran machst du das fest? Das gesamte Papier lässt erstmal keinen Zweifel dran, dass im Zentrum der Machtkampf gegen China steht. Das ist allein schon vom Volumen her der Aussagen zu Asien und zu China klar. Das ist auch von der Gesamtanlage klar. Das ist auch von einzelnen Passagen, zum Beispiel zur ersten Inselkette oder zu Taiwan her klar. Das kann man recht deutlich sehen. Das ist ein bisschen abgedämpft durch die konkrete aktuelle Lage. Und mit der hat es auch zu tun, dass das Papier mit ein bisschen Verspätung erschienen ist. Es sollte eigentlich, wie du erwähnt hast, ja schon im November rauskommen, ist dann aber erst Anfang Dezember rausgekommen. Und zwar, und da sind sich die US-Medienberichte relativ einig, weil vor allem Scott Bessent, der US-Finanzminister, gebremst hat und noch Formulierungen angepasst hat. Der Hintergrund ist der, dass die USA ja gerade ihren großen Wirtschaftskrieg gegen China weiterlaufen haben mit den Zöllen und allem drum und dran. Und bei den Zöllen gibt es ja gerade so eine Art Waffenstillstand, wenn man so will. Also die Zölle wurden jetzt auf ein bestimmtes Niveau wieder gesenkt, immer noch hoch, aber egal, gesenkt. Und China liefert jetzt wieder verstärkt seltene Erden in die USA. Die USA müssen dafür Gegenleistungen erbringen, nämlich Halbleiter mehr als zuvor wieder nach China liefern. Das heißt also, in diesem Wirtschaftskrieg gibt es gerade so einen gewissen Ausgleich. Und es ist zumindest, kann man das eben US-Medienberichten entnehmen, es ist so, dass vor allem Scott Bessent, der ja diese Verhandlungen mit China maßgeblich geführt hat, dass der große Sorgen hat, wenn man in dem Papier zu offen sich gegen China positioniert, dass dann China entsprechend reagiert. Insofern ist, und auch da sind sich die Berichte wieder einig, ist der Tonfall und auch die Formulierungen in dem Teil, in den Aussagen zu China gedämpft worden. Aus taktischen Gründen. Ne? Und ich glaube, das muss man mit einrechnen, dass halt der China-Teil aus taktischen Gründen etwas weniger lautstark ist, als es der von beiden noch war zuvor. Aber der Sache nach würde ich das ganz genauso sehen. Und sehr gut sehen kann man die imperialistischen Ansprüche eben auch, du hast es gerade schon angesprochen, ja in den doch sehr breiten Aussagen zu Lateinamerika, die da eine wichtige Rolle spielen. Auch, denke ich mal, man kann sie, denke ich, auch sehen in den Passagen zu Europa, die da einen ganz bestimmten Ansatz nach vorne schieben. Und man kann da auch sagen, das ist auch ein recht interessanter Punkt, also analytisch gesehen an diesem Papier. Es gibt ja diese nationalen Sicherheitsstrategien bei jeder Regierung. Ne? Also jede neue US-Regierung veröffentlicht so ein Ding. Und eben auch Trump. Bislang war es so, dass die Grundlinie doch immer relativ einheitlich war. Das heißt, es wurde sozusagen darauf Rücksicht genommen, dass die Außenpolitik ein Bereich ist, wo man jetzt, also da hängt ja die ganze Welt dran an der US-Außenpolitik. Da kann man jetzt nicht einfach hier mal das Ruder so rumreißen und mal das Ruder so rumreißen und dann irgendwann geht überhaupt nichts mehr, sondern man muss irgendwie in dem großen Strom der US-Außenpolitik bleiben. Ne? Und der ist im Kern ja auch überparteilich, was zum Beispiel den Machtkampf gegen China angeht. Aber das hat Trump jetzt tatsächlich durchbrochen. Der hat da wirklich seine Außenpolitik radikal in diese nationale Sicherheitsstrategie reingeschrieben. Und insofern ist das wirklich ein hartes Dokument in mancher Hinsicht, was auch von den vorherigen deutlich abweicht. Und Lateinamerika und Europa sind eben zwei Regionen, wo man das sehr deutlich sehen kann. Vielleicht nochmal zurück zu der Architektur von diesem Sicherheitsstrategiedokument. In der Einleitung haben wir ein paar größere Fragen, die uns hier begegnen. What is American Strategy? Und das folgt dann wieder zu zwei Folgefragen, nämlich wie die amerikanische Strategie vom Kurs abkam. Das heißt, es gab schon mal eine. Und hier vor uns liegt quasi eine Anpassung. Und zwar, wie kommt es zu dieser Anpassung? Präsident Trumps notwendige und willkommene Korrektur, wie die aussieht, das wird dann mit ordentlich Personalpathos dargeboten und aufgeladen. Wie er das Ganze macht und wie er das schon in seiner ersten Amtszeit eigentlich angestoßen hat und wie wir jetzt die Fortsetzung dieser Kurskorrekturen der US-amerikanischen Außenpolitik sehen. In diesem Teil des Dokuments werden zentrale Fragen aufgeworfen, die die Strategie überhaupt definieren. Was sollen die USA wollen? Was ist quasi möglich? Welche Mittel stehen zur Verfügung, um das zu erreichen? Und wie verbindet man jetzt Ziele und Mittel zu einer tragfähigen nationalen Sicherheitsstrategie? Und das Ganze mit so einem, auch echt so einem Weltmachtspathos, der uns da bis in die Hälfte des Dokuments eigentlich begleitet. Und ab der zweiten Hälfte des Dokuments, und dem wollen wir uns jetzt widmen, wird dann Region für Region punktweise abgearbeitet. Und das beginnt mit dem ersten Segment. Und da geht es um das politische und ökonomische Verhältnis zwischen USA und EU. Und da wollen wir jetzt gerade mit starten. Was sind denn die Hauptspannungslinien, Jörg, zwischen USA und EU in der Gegenwart? Also erstmal, das Papier geht von einer Feststellung aus, die zutrifft und die, denke ich, auch wichtig ist. Das ist die Feststellung, dass der Anteil der Wirtschaftsleistung der EU an der globalen Wirtschaftsleistung deutlich zurückgeht, von 25 auf ungefähr 14%. Das bedeutet also, das ökonomische Gewicht der EU in der Welt insgesamt geht zurück. Das ist ein wichtiger Punkt, denn das bedeutet praktisch auch, dass sich für die USA ja die Gewichte verschieben. Das heißt also, lange war ja eben das transatlantische Bündnis immer ganz vorrangig, auch ökonomisch, technologisch, auch in jeder Hinsicht eigentlich, auch militärisch mit der NATO. Aber mit dem schwindenden Gewicht der EU geht natürlich eben auch die Bedeutung dieses transatlantischen Bündnisses für die USA zurück. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Und die Bedeutung des Pazifiks, der Asien-Pazifik-Region steigt. Das sind die Grundkoordinaten. Das ist insofern auch nicht neu, nur es wird hier wirklich ausdrücklich und in einer recht schonungslosen Sprache festgehalten, dass eben die Bedeutung der EU sinkt. Auf der anderen Seite sagt die Strategie auch, die USA benötigen eigentlich die EU, also die Staaten Europas, auch weiterhin. Und zwar als Unterstützung, das sagt die Strategie relativ ungeschminkt, als Unterstützung bei eben den US-Bestrebungen, ihre globale, das ist jetzt meine Formulierung, ihre globale Dominanz zu bewahren. Das heißt, es ist so eine Art, ja, so ein widersprüchliches Verhältnis. Auf der einen Seite die Gesamtbedeutung geht zurück, auf der anderen Seite die USA wollen eben weiterhin an diesem Bündnis festhalten. Wie sie das tun wollen, das ist dann eine, ja, widersprüchliche Geschichte. Denn was wirklich auffällt an dieser Strategie, ist, dass nicht mehr auf das Bündnis zwischen den USA und der EU und den europäischen NATO-Staaten als solche gesetzt wird, sondern dass da stark ein anderer Faktor in den Vordergrund rückt, nämlich die Unterstützung nicht mehr von Staaten, sondern eine Unterstützung der US-Regierung für bestimmte Kräfte in den Staaten Europas. Und das sind Kräfte, die im parteipolitischen Spektrum der extremen Rechten angehören. Die AfD zum Beispiel in Deutschland. Ne? Gerade aktuell sind gut 2 Dutzend AfD-Politiker in New York, in Washington unterwegs, werden dort empfangen und es werden die Kontakte zu ihnen gestärkt. Aber das sind auch andere, wie zum Beispiel eben in Italien, die Giorgia Meloni und ihre Partei, ne, die ja praktisch in Nachfolge des alten Mussolini-Spektrums eben steht im italienischen Parteienspektrum. Oder das sind auch Kräfte wie durchaus auch der Rassemblement National in Frankreich, also die Partei von Marine Le Pen. In Großbritannien wäre es eben die Partei von Nigel Farage oder noch schlimmer, ne, also der Elon Musk hat inzwischen noch immer wieder Kontakte sozusagen ins ultrarechte Schlägermilieu zu Tommy Robinson. Ne? Also Ja, genau. Und das sind die Kräfte, auf die eben die Strategie tatsächlich abzielt, ne? Daraufhin eben mit denen ein engeres Bündnis einzugehen. Mhm. Und das ist tatsächlich was, was im vergangenen Jahr wirklich gut erkennbar war. Spätestens seitdem Elon Musk die AfD im Wahlkampf unterstützt hat und seit J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz sich auch für die AfD in die Bresche geschlagen hat. Diese Linie ist eigentlich schon länger gut zu erkennen und das wird jetzt da nochmal praktisch festgeklopft. Das ist tatsächlich neu, dass eben in verbündeten Staaten auch nicht auf diese Staaten gesetzt wird, sondern auf ein ganz bestimmtes Spektrum. Wobei nur auch nicht unerwähnt bleiben sollte, die Transatlantiker innerhalb des klassischen bürgerlichen Parteienspektrums nicht inaktiv sind. Also es ist jetzt ja nicht so, dass wir bei den Grünen, der SPD und Konsorten nicht auch treue Transatlantiker hätten, die sich jetzt irgendwie Hals über Kopf überworfen hätten mit der Trump-Administration. Also Es ist ja eher so, dass die Trump-Administration ein breites Spektrum abdeckt, bis hin halt eben zu diesen rechten Parteien. Du hast ja eben einige genannt. Mhm. Okay, ich denke, gerade zu diesem Passus zum Verhältnis der EU und USA in dem Dokument, da ist auch die deutsche Medienmeute darauf aufmerksam geworden und ist auch brav übers Stöckchen gesprungen. Die Medienschau der jungen Welt hat die unterschiedlichen Positionen, wie ich finde, sehr gut zusammengetragen. Und da wollen wir doch mal sehen, wie Pressevielfalt und Meinungspluralismus aussieht. Ich darf ganz kurz vorlesen. Der Reutlinger Generalanzeiger, also in Bezugnahme auf diesen Passus zur EU-USA-Verhältnis, dieser Anzeiger verbittet sich eine feindselige Übergriffigkeit in die inneren Belange unseres Kontinents. Dem muss sich die EU entschieden entgegenstellen, was aber nur gelingen kann, wenn wir uns endlich aus der militärischen Abhängigkeit von den USA befreien. Und nun weiß der Weser Kurier aus Bremen, der Kontinent kann sich nicht mehr auf die US-amerikanische Schutzmacht verlassen. Es muss in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen. Während allerdings die Nürnberger Nachrichten zu bedenken geben, es braucht eine selbstbewusstere, einigere Staatengemeinschaft der liberalen Demokratien, mehr und nicht weniger Europa. Wie viel mehr ein Schuh daraus wird, verrät dann die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg. Es braucht endlich gemeinsame sicherheitspolitische Verantwortung und ein selbstbewusstes, handlungsfähiges Europa und so weiter. In das gleiche Horn stoßt dann noch die Ludwigsburger Kreiszeitung, Augsburger Allgemeine, Münchner Merkur, Südkurier aus Konstanz und so weiter. Also die Liste ist sehr lang und worum es halt geht, es ist doch recht gleichgeschaltet. Also man geht offensichtlich in diesem Pluralismus der Medien, war jetzt wenig zu erkennen, dass anders damit umgeht, außer dass die Reaktion auf dieses Dokument sein muss. Die EU muss ihre eigene Sicherheitspolitik, ihre Wirtschaftspolitik mehr darauf gestalten, unabhängig zu sein, resilienter, unabhängiger von US-amerikanischen außenpolitischen Wechseln. Ja, das ist so der einheitliche Kurs. Also in Europa ist man sich da oder in den deutschen Presselandschaften sehr sicher. Mhm. Genau, und du hattest ja auch schon gesagt, ne, diese Kursverschiebung rührt viel daher, dass es auch eine ökonomische Schwächung gibt. Die europäische Wirtschaftskraft ist einfach nicht mehr die mal besonders attraktiv war für den US-amerikanischen Außenhandel. Sie ist nicht mehr auf dem gleichen Niveau. Du hast geschrieben, sie ist von 25% der Kaufkraftparität von 1990 auf 14% im Jahr 2025 zurückgegangen. Also das ist schon erheblich. Mhm. Ja. Und deswegen dann auch diese Interessensverschiebung mehr in den asiatischen Raum, südostasiatischen Raum. In dem Passus steht aber noch, Europa bleibe vor allem strategisch und kulturell von entscheidender Bedeutung für die Vereinigten Staaten. So seien europäische Technologie und der transatlantische Handel eine wichtige Säule des amerikanischen Wohlstandes. Auch strategisch sei europäische Hilfe für die USA unverändert von ganz erheblicher Bedeutung. Wir können es uns nicht leisten, Europa abzuschreiben. Ja, das konstatiert quasi auch dieses US-Sicherheitsstrategiepapier. In Washington sei dann das Ziel, Europa zu helfen, seinen gegenwärtigen Kurs zu korrigieren. Europa müsse europäisch bleiben, sein zivilisatorisches Selbstvertrauen wiedergewinnen. Dazu gelte es, Widerstand gegen Europas gegenwärtigen Kurs innerhalb der europäischen Nation zu kultivieren. Also die USA will Hilfe zur Selbsthilfe geben und sieht eine Mordsgefahr innerhalb der EU als Partner und möchte irgendwie wieder dahin führen, also ein starkes, robustes Europa, das auch als Handelspartner gut funktioniert. So verstehe ich das jedenfalls, Jörg. Ist das die Strategie? Ich glaube, ich würde das ein bisschen anders einordnen. Also ich würde ja völlig zustimmen, ne? Die Grünen zum Beispiel, die sind ja die Transatlantiker schlechthin eigentlich, also meiner Einschätzung nach, die wirklich am härtesten transatlantisch orientierte Partei im deutschen Parteienspektrum. Das Ding ist aber, und das sieht man jetzt gerade an den Reaktionen, die du gerade zitiert hast, aus der Presseschau auch, also die Reaktion der etablierten Medien, und die entspricht ja auch der etablierten Parteien gerade, die ist so, dass man sagt, okay, ne, wenn der Trump jetzt mit unserer Strategie, sagen die jetzt, mit unserer Strategie so nicht mehr einverstanden ist, sondern halt auf andere Kräfte setzt, zum Beispiel, ne, eben auf die Rechtsaußenkräfte, dann machen wir eben unser eigenes Ding, ne, unsere eigene europäische Politik. Und das ist ja eigentlich auch eine alte Idee, ne? Das ist die Idee, die der deutsche Imperialismus ja schon seit Jahrzehnten vertritt, ne? Dass man halt, klar, Deutschland alleine ist zu schwach, um auf Weltebene mitzureden. Dafür braucht man schon die EU im Rücken, ne? Aber eine deutsch dominierte EU als Weltmacht, das ist das Ziel, auf das die schon lange orientieren. Und diese Pläne sind genau das, die jetzt in Reaktion auf diese Trump-Strategie wieder aus der Tasche gezogen werden und auch verfolgt werden. Wenn man genau hinschaut, sieht man, wie zum Beispiel in Teilen der Rüstungspolitik exakt und wirklich präzise auf so eine Militärmacht Europa unabhängig von den USA orientiert wird. Das ist eine völlig durch und durch imperialistische Politik, da darf man sich nichts vormachen, denke ich, nur mit Schwerpunkt eben Europa und nicht mehr so eng gebunden an die USA. Das ist praktisch diese Linie. Und genau diese Linie ist natürlich eine, die die USA nicht wollen. Also die wollen nicht, dass jetzt, sagen wir mal, mitten in ihrem großen Machtkampf gegen China, da die deutsche Politik wegen der Kfz-Industrie, weil VW von China abhängig ist, irgendwie so ein Alleingängchen da macht. Also das wollen die nicht. Und von daher setzen die eben schon auch darauf, die EU als solche zu schwächen. Das heißt also, die EU praktisch runterzufahren auf ein Niveau. In der Debatte ist manchmal von einem Europa der Nationen die Rede gewesen, schon seit langer Zeit eigentlich. Also eine EU, die nicht mehr so eng verflochten ist, sondern die lockerer ist und damit aber auch letztlich schwächer und spaltbarer. Und von außen angreifbarer. Man kann das gut sehen, es ist vor 2 Tagen oder 3 Tagen rausgekommen, durch US-Medienberichte auch. Es gibt zu dieser, wie du ja erwähnt hast, relativ schmalen Strategie eine Langfassung, die nicht veröffentlicht worden ist. Und in der steht zum Beispiel drin, dass die USA doch in Europa setzen sollen, nicht auf hier Frankreich oder Deutschland oder so, sondern auf Staaten, mit denen sie gut können. Und das ist Italien, Giorgia Meloni. Das ist Ungarn, das ist Polen und dann nennen sie noch Österreich, wohl mit der Idee im Kopf, dass man da die FPÖ ans Ruder drücken kann, eventuell. Ne? Aber da sieht man genau, worauf sie hinorientieren. Das sind tatsächlich Kräfte, die orientieren auf eine stärker nationalstaatlich orientierte EU, die möglicherweise dann auch nicht mehr in der Lage wäre, gegen den Willen der USA irgendwelche Alleingänge zu starten. Das heißt, eine, die für die USA leichter handhabbar ist, ne? Also spaltbarer und wo man leichter reinregieren kann. Und es ist ein Riesenfeld. Man müsste da jetzt eigentlich lang drüber diskutieren. Ich denke, das ist eins der wichtigen Diskussionsthemen für die nächste Zeit, wahrscheinlich für die Linke überhaupt. Was steckt genau dahinter, hinter dieser Trumpschen Strategie? Aber ich würde denken, dass es halt wirklich der Versuch ist, praktisch in Europa eben Kräfte ans Ruder zu bringen, die man transatlantisch polt, ne, wie es gerade bei der AfD versucht wird, mit deren Hilfe man aber Europa auch spalten kann, ne, auch klein halten kann dann und wo man gleichzeitig eben auch Kräfte ans Ruder bringt, die wirklich, die dann wirklich kriegsfähig sind. Ich meine, was so die Rechten in den USA im Kopf haben, das Bild, ne, die liberale, linksliberale Spektrum in Deutschland ist aus deren Sicht ja ein völlig, ich sage jetzt mal, in deren Begriffswelt völlig verweichlichtes Spektrum, ne, das auf irgendwelche menschenrechtlichen Aspekte Rücksicht nimmt. Aber wenn man in den großen Konflikt mit China reingeht, der möglicherweise zu einem Krieg wird, ne, dann kann man doch solche Gefühlsduseleien nicht mehr zulassen. Dann braucht man doch wirklich eine harte, knallharte Politik im Innern, die wirklich hart nach rechts geht. Und wie weit sie nach rechts geht, wer weiß es. Ne? Also ich denke, die Frage ist offen. Das werden wir hinterher sehen. Und wir werden gegen kämpfen müssen, denke ich, wo auch immer diese Politik landet. Wir müssen ja eh gegen diese Kriegspolitik kämpfen. Also gegen die stehen wir sowieso in einer klaren Abwehrhaltung. Aber ich denke, das ist eben, ja, das wäre meine Analyse zu diesem Punkt, wobei ich denken würde, da werden wir sehr viel drüber diskutieren müssen. Solidarische Werbung. Kopfüber in den Krieg gegen Rüstungswahn und mediale Mobilmachung. So lautet der Titel der 31. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz, die am 10. Januar 2026 in den Wilhelm-Studios in Berlin stattfindet. Ab sofort könnt ihr euch euer Ticket sichern. www.jungewelt.de/rlk. Und wieder zurück in die Folge. Ja, es tut sich auch einiges, auch gerade wenn du sagst in der Rüstungsfrage, denn erneut werden Rufe nach einer EU-Armee wieder laut. Das ist ja eigentlich schon so eine Idee, schon aus den 50ern. Ich denke nicht, dass die sich jetzt zeitnah manifestieren werden, aber trotzdem werden die Rufe danach wieder laut. Es wird wieder lauter darüber diskutiert. Es sind eher die Konkurrenzen zwischen den Mächten als solche, die diese Pläne noch verhindern. Da können wir auch gleich vielleicht nochmal über das Verhältnis von Deutschland und Frankreich drüber sprechen, beziehungsweise auch wie die eben genannten von dir in Polen, Großbritannien nach dem Brexit, baltische Staaten da nicht unbedingt Freunde von sind, eine EU-Armee zu haben, die unter Umständen gegen die Interessen der US-Außenpolitik geht. Ne? Also da wird schon einiges dagegen gemacht. Aber wie gesagt, es gibt auch Fürsprecher, zum Beispiel Manfred Weber. Manfred Weber hat in der Augsburger Allgemein sich zitieren lassen, das ist ein CSU-Politiker, ziemlich heftigen Aussagen, wie ich finde. Kohl und Strauß würden heute die europäische Armee fordern. Mit dem Euro wurde die europäische Einigung nicht rückabwickelbar, nicht mehr auflösbar. Das Gleiche brauchen wir jetzt bei der Verteidigung. Dies sei ganz im Sinne der Politik von Ex-CSU-Chef Franz Josef Strauß und Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl. Bezogen auf den Ukraine-Krieg sagte er, also Manfred Weber, wenn es zu einem Waffenstillstand kommt, davor hat man ja Angst, muss Europa bereit sein, ihn zu sichern. Es sei dann Zeit für europäische Einsatzstrukturen mit Soldaten unter europäischer Flagge und natürlich sind dann auch Deutsche dabei. Sicherlich nicht das, was Washington im Sinne hat, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür müsste man es kontrollieren können. Also es gibt ja schon so ein paar Ansätze. Es gibt ja multinationale Verbände, die jetzt auch schon in der EU auftreten. Zum Beispiel die EU Battlegroups, das Europacorps oder Verteidigungsagenturen, also Europäisches Verteidigungsagentur, das ist ein Organ zur gemeinsamen Rüstungsforschung und Rüstungsbeschaffung. Solche Sachen gibt es ja schon. Wo siehst du so ein bisschen die Hauptlinien? Woran scheitert immer diese EU-Armee? Vor allem an nationalen Widersprüchen. Das fängt schon auf der kleineren Ebene an. Also bei den EU-Battlegroups, die du gerade erwähnt hast, die gibt es seit gut 20 Jahren inzwischen, fast 20 Jahren, einsatzbereit. Sie sind aber noch nie eingesetzt worden. Man kann sehen, vor allem am Anfang konnte man sehen, dass es eine Debatte gab, wo man sie einsetzen will. Und kleines Beispiel, Frankreich wollte sie im Tschad einsetzen, ne, im französischsprachigen Afrika, französisches Einflussgebiet. Deutschland hat gesagt, nö, ne, wir haben keine Interessen da, machen wir nicht. Und aufgrund solcher, vor allem oft immer deutsch-französischer Streitigkeiten, sind diese EU-Battlegroups tatsächlich noch nie eingesetzt worden. Die EU-Armee, da spielen sicherlich auch die deutsch-französischen Widersprüche eine Rolle, aber da spielen dann auch die Widersprüche zu den kleinen Staaten eine Rolle. Denn sagen wir mal, nehmen wir mal das Beispiel Ungarn. Ne? Gäbe es eine EU-Armee und Ungarn müsste seine Soldaten dafür zur Verfügung stellen, dann würden ungarische Soldaten möglicherweise jetzt, sagen wir mal, im im Ukraine-Krieg sozusagen, wenn denn nach einem Waffenstillstand dort tatsächlich EU-Soldaten stationiert würden, gesetzt den Fall, ne? Ist unwahrscheinlich, aber gesetzt den Fall, dann würde Ungarn es hinnehmen müssen, dass seine Soldaten in die Ukraine geschickt werden. Mhm. Ja? Und ja. Das macht Ungarn nicht mit. Das macht keiner eigentlich der europäischen Nationalstaaten mit, der irgendwie noch eigene nationale Interessen wirklich verfolgt. Und das tun letztlich eben doch alle. Von daher ist das eben ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Und das sind Punkte eben gewesen, die dazu geführt haben, dass letztlich es zwar Pläne dafür gibt und auch Teile sind schon umgesetzt worden, aber die Idee dafür und die ersten Anfänge dafür, das geht 25 Jahre zurück, ein Vierteljahrhundert. Ne, und dafür, dass das ein Vierteljahrhundert schon läuft, haben die wirklich sehr wenig auf die Reihe gekriegt, muss man mal so konstatieren. Das bedeutet nicht, ne, dass es jetzt nicht kommen kann und dass es nicht hochgefährlich ist. Dem würde ich voll zustimmen, ne, dass das hochgefährlich ist. Aber gut, wir müssen sehen, die nationalen Widersprüche spielen weiterhin eine wichtige Rolle. Und genau auf die nämlich setzt Trump. Ne? Und die würden verstärkt in einer EU, wo die nationalen Kompetenzen wieder stärker würden. Mhm. Der Punkt. Wechseln wir mal unser Augenmerk hin zu dem Ukraine-Krieg, zu der Auseinandersetzung auch Verhältnis USA und Russland, das sich offensichtlich auch in Bewegung befindet. Die Trump-Administration hat ja bereits einen 28-Punkte-Friedensplan eingebracht. Ich habe versucht, ihn zu finden. Ich muss ehrlich gesagt sagen, mit meinen Möglichkeiten, ich weiß nicht, ob ich Originaldokumente gefunden habe, aber ich habe versucht, das zu lesen, was möglich war. Darüber wurde ja jetzt auch viel diskutiert. Jörg, wo hast du bei diesem Friedensplan, der da ins Spiel gebracht wurde, was war daran überhaupt neu? Was hat sich da vielleicht auch an den bisherigen diplomatischen Positionen von Istanbul oder anderen bisherigen Ideen für Waffenruhen, was war neu daran? Und warum hat sich das jetzt auch zumindest gegenwärtig nicht verfangen? Wo gehen da noch die Linien auseinander? Mhm. Grundsätzlich denke ich, ist neu, dass die Vereinigten Staaten sich Positionen zu eigen gemacht haben, die tatsächlich nah an russischen Positionen sind. Das ist zum Beispiel eben die Position, dass Russland Donetsk und Luhansk komplett kriegen soll. Mhm. Ob jetzt, wie es gerade diskutiert wird, mit einer bestimmten entmilitarisierten Zone oder wie auch immer, ne? Das ist nochmal eine andere Frage, aber Russland soll das ganz kriegen. Also in territorialen Fragen haben die Vereinigten Staaten mit diesem Papier sich auf die russische Position eingelassen. Sie haben sich auch auf die russische Position eingelassen mit der Aussage, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied werden soll. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt, ein ganz zentraler Punkt für Russland. Mhm. Und das haben die Vereinigten Staaten in diesem Papier akzeptiert. Das, denke ich, sind zwei wirklich zentrale Elemente. Der Hintergrund dafür ist ein doppelter, denke ich. Zum einen der, dass Trump aus strategischen Interessen meiner Einschätzung nach tatsächlich ein Interesse dran hat, diesen Krieg zum Ende zu kriegen, weil einfach die Prioritäten der USA nicht in Europa, sondern in Ostasien im Machtkampf gegen China liegen und da will man nicht abgelenkt sein von irgendwelchen Geschehnissen in Europa, wo man dann doch noch Waffen hinliefern muss, damit es nicht schief geht. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, das sind die Verhältnisse am Boden sozusagen, auf den Schlachtfeldern, wo Russland eben in der Offensive ist. Ob jetzt Selenskyj nochmal in einer ostukrainischen Stadt aufgetaucht ist oder nicht, wie es in den vergangenen Tagen ja gemeldet wurde, wurde gesagt, ja, ne, schaut euch diesen Ort an, da war der Selenskyj gerade. Russland hat ihn eben doch noch nicht eingenommen. Mhm. Das sind ja alles wirklich Scheindebatten. Also klar ist ja, dass Russland in der Offensive ist. Klar ist, wir hatten es auch die letzten Male eigentlich schon, ne, dass die Ukraine ja große Probleme damit hat, überhaupt noch Leute zu mobilisieren. Mhm. Das heißt also, dass es militärisch ganz schlecht für die Ukraine aussieht. Und ja, da sagt jetzt praktisch die Trump-Regierung, okay Leute, ne, der Krieg ist im Wesentlichen verloren. Wenn ihr jetzt über die bestimmte Hürden springt sozusagen, dann könnt ihr noch die komplette Niederlage vermeiden. Also tut es doch sozusagen. Ne? Das ist praktisch die Grundargumentation, die dahinter steht. Und da kann man jetzt sehen, dass die europäischen Staaten nicht sehr froh darüber sind. Das Interesse auch der Bundesregierung ist es, eben mit diesem Krieg, so hat es ja eigentlich, haben es alle immer formuliert, Russland so weit wie möglich zu schwächen. Mhm. Ne? Also Russland, wie es die Baerbock damals formuliert hat, ökonomisch zu ruinieren und auch militärisch zu schwächen. Und das geht aber nur, wenn der Krieg nicht aufhört. Ne? Insofern gab es oder gibt es immer noch eben Versuche auf europäischer Seite diesen Krieg am Kochen, am Brennen, am Toben zu halten. Mhm. Ja, und da stecken wir jetzt praktisch mitten in der Debatte und werden einfach schauen müssen, wie sich die Verhandlungen da abspielen, die jetzt gerade auch in Berlin stattfinden, morgen in Berlin weitergeführt werden. Das ist jetzt natürlich alles auch ein bisschen spekulativ, aber auch die Korruptionsskandale, die ja für viel Furore in den Medienlandschaften sorgen, scheinen ja auch von der US-amerikanischen Außenpolitik immer mal wieder genutzt zu werden, um auch gezielt Druck auszuüben. Ja. Gleichzeitig würde ich sagen, hat Selenskyj da wirklich eine ganz blöde Position, weil auf der einen Seite bekommt er da Druck auch von den USA. Hier sieh mal zu, dass da eine Waffenruhe, dass da mal Eingeständnisse kommen. Ziemlich deutlich wurde auch formuliert von äußerst Rechten der ukrainischen Armee, also wenn du hier Waffenruhen ankündigst, baumelst du am nächsten Strick. Also ich glaube, der steckt da wirklich ein bisschen zwischen den Fronten. Und dann hat er ja versucht über das Angebot, na gut, dann machen wir halt Neuwahlen. Also wenn Donald Trump schon sagt, meine demokratische Legitimation ist in Frage gestellt, weil schon so lange nicht mehr gewählt wurde. Da gab es ja dann Diskussionen darüber, inwiefern ist das überhaupt mit dem Recht so? Also diese darf nicht gewählt werden während eines Kriegszustandes. Ja, was darf denn nicht gewählt werden? Geht es dabei wirklich um den Präsidenten oder geht es dabei ums Parlament? Eigentlich dürfte er dann doch gewählt werden. Er hat dann aber gesagt, also er, Selenskyj, nein, ich lasse mich nur, oder es gibt Neuwahlen, aber das knüpfe ich wieder an Bedingungen, die eigentlich für die russische Außenpolitik nicht tragbar sind. So nach einem ähnlichen Muster wird das ja immer so ein bisschen hin und her geschoben. Nein, wir sind doch offen und wir sind doch bereit für den Frieden, aber dafür müsste dies und jenes passieren und dies und jenes sind dann immer Ausschlusskriterien für die jeweils andere Seite. Ja. So dreht sich das Ganze zum Schrecken aller, die da im Unterstand stehen, dreht sich das immer weiter, diese blutigen Mühlen. Wo du es ja auch gerade jetzt noch erwähnt hattest, von der russischen Seite, ja, kriegt Zugeständnis in diesem Strategiepapier, aber ich habe jetzt gerade gelesen bei einer Besprechung, da berichtete der für den Nordabschnitt der Front zuständige russische General eine Verstärkung, nämlich der Angriff in den Gebieten Sumy und Kharkiv. Der werde vorbereitet. Und das sind jetzt Regionen, die nach allen bisher bekannten Versionen des Trump-Plans jedenfalls an die Ukraine zurückgegeben werden sollen. Da soll jetzt aber angegriffen werden. Das heißt also keine Offensive, wenn es hier schon Absprachen gegeben hätte. Hier scheint eigentlich kein Zugeständnis von Russland gemacht zu werden. Also man ist da nicht an Teillösungen interessiert. Solange nicht alles vereinbart ist, ist gar nichts vereinbart. Und so lang wird die sogenannte Militäroperation fortgesetzt. Jörg, wie siehst du es im Moment? Sind da Bewegungen, wo man in absehbarer Zeit vielleicht doch Impulse für Waffenruhe erkennen könnte, jetzt auch aus diesem neuen Dokument heraus? Oder ist hier auf lange Sicht immer noch nichts Substanzielles zu erkennen, was in Frieden zeigt? Das ist ganz schwer zu sagen. Also ich würde hoffen, dass es das endlich tut, aber die Hoffnung hatte ich auch schon vorher mal und es hat sich als verfehlt erwiesen. Insofern bin ich da vorsichtig geworden. Russland macht Druck, ne? Also wie du sagst, ne? Sie bereiten oder sie führen auch ihre Offensive in Donetsk ja einfach gnadenlos weiter. Ne? Das heißt, die weichen, also die hören jetzt nicht auf, sondern die sagen entweder, ne, wir kriegen unsere Kernbedingungen durch oder wir erkämpfen sie militärisch. Das ist die Lage. Ne? Und von daher wird Russland sicherlich im Moment jetzt nicht von sich aus da irgendwas zurückdrehen, wenn es eben nicht wirklich verbindliche Zusagen für seine Kernforderungen kriegt. So ist die militärische Lage eben. Ob das Chancen hat, ich würde denken, mit jedem Tag, mit jeder Woche wird oder ist in der jüngeren Vergangenheit die militärische Lage der Ukraine schwächer geworden, schlechter geworden. Und müssen sie tatsächlich entscheiden, sich auf was einzulassen, wenn sie nicht wirklich in die bedingungslose Kapitulation reinrollen wollen, praktisch. Insofern, dieser Faktor, denke ich, macht ein bisschen Hoffnung auf ein Ende des Krieges, aber was da wirklich jetzt rausverhandelt wird und wie es da wirklich weitergeht. Die Sage von Selenskyj ist natürlich wirklich desolat eigentlich, ne? Der steckt jetzt persönlich auch in einem ganz, ganz fetten Dilemma. Das ist klar, das stimmt. Die Perspektive des Kapitals kommt in den Medien oft genug vor. Wir brauchen unsere eigene Stimme. Die Kommunistenkneipe ist unabhängig, aber dafür brauchen wir eure Unterstützung. Liken, teilen, spenden. Alle Infos dazu gibt's in der Infobox. Gemeinsam schaffen wir eine Gegenmacht von unten. Ich Ich denke, Russland will eine wasserdichte völkerrechtliche Vereinbarung und nicht nur eben die befristete Absichtserklärung. Ja. So hat es auch, glaube ich, Reinhard Lauterbach geschrieben. Ja. Und an der Stelle will offensichtlich Russland sicher gehen. Ja. Und an der Stelle dann auch mit der obersten Ebene diskutieren. Gemeint ist, Russland will erkennbar unter Chefs verhandeln zwischen Moskau und Washington. Mhm. Und die Ukraine und die EU sollen als Verhandlungsparteien rausgehalten werden, sind nicht akzeptiert und das sollen sie offensichtlich auch spüren. Das führt jetzt zu den nächsten daraus folgenden Eruptionen und die konnten wir am Donnerstag bei der Kriegspropagandastunde in Berlin beobachten, denn bei solchen Positionen wird der NATO-Generalsekretär Mark Rutte ganz unruhig und der rief direkt in einer sogenannten Grundsatzrede der Mitgliedstaaten des Rumpfpaktes, also das sind, korrigier mich, die NATO-Staaten ohne die USA, das ist der sogenannte Rumpfpakt. Mhm. Und die wollen jetzt, wie immer, ihre militärischen Anstrengungen verstärken. Das ist auch mittlerweile ein recht inflationärer Mühle, bemühen und verstärken. Ich will es nicht kleinreden, es ist natürlich furchtbar, wenn NATO-Generalsekretär ständig hier die Eskalationsspirale vorantreibt. Mhm. Er warnt ja ganz deutlich, ein Krieg mit Russland könne von einem Ausmaß sein, wie es unsere Großeltern und Urgroßeltern erlebt haben. Das erklärte er halt auf einer Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz. Ja. Rutte wörtlich, wir sind Russlands nächstes Ziel. Es, also Russland, könne innerhalb von 5 Jahren bereit sein, militärische Gewalt gegen die NATO anzuwenden. Gut, wie Russland es bewerkstelligen soll, die NATO erfolgreich anzugreifen, wo es sich jetzt schon ja, gegen die kleine Ukraine seit Jahren in zähem Krieg verzettelt hat, ja, und einen nicht halb so großen Rüstungsetat hat wie der sogenannte Rumpfpakt, geschweige denn wie die Gesamt-NATO. Mhm. Das erklärt Mark Rutte nicht, das ist aber auch anscheinend nicht sein Job, sondern er soll ja die Bündnispartner dazu kriegen, jeden lapprigen Cent in die Rüstung zu stecken. Ja. Mhm. Ja. Insgesamt sehr festgefahren. Und jetzt kommt noch eine Sache obendrauf und da musst du sicherlich einigen unseren Zuhörern, aber auch mir ein bisschen helfen, um das Ganze zu verstehen, Jörg, weil so ganz schlau bin ich nicht daraus geworden. Es ging ja darum, dass gerade vornehmlich März ist da sehr nach vorne gebracht. Es geht um die Nutzung der beim belgischen Finanzdienstleister Euroclear eingefrorenen Vermögens der russischen Zentralbank. Und da will März unbedingt ran. Mhm. Und jetzt musst du mal erklären, was sind da eigentlich die Probleme und wie hat sich das jetzt aktuell entwickelt? Ja, das Ding ist, Russland hat insgesamt in Europa wohl rund 210 Milliarden Euro angelegt. Die russische Zentralbank hat das gemacht. Also es sind russische Staatsguthaben, die in Europa liegen. Und der Großteil davon, 185 Milliarden Euro, liegen eben bei Euroclear in Brüssel. Das ist so ein Finanzinstitut. In die Details muss man jetzt nicht reingehen, das würde zu weit führen. Jedenfalls, Russland hat da irre viel Geld liegen. Nicht nur Russland, ne? Viele andere Zentralbanken haben da auch ihr Geld liegen. So ist das. Ne? Und diese Guthaben sind eingefroren worden, die russischen Guthaben, schon kurz nach Beginn des Kriegs. Das ist hässlich für Russland natürlich und so soll es ja auch sein. Deswegen hat die EU das gemacht. Das ist was man völkerrechtlich vertreten kann. Denn also so der Grundgedanke dahinter ist, wenn da russische Gelder in Europa liegen und Europa fühlt sich gerade in Form der Ukraine angegriffen, dann kann es ja nicht angehen, dass Russland die Gelder in Europa nutzt. Dann kann man die einfrieren. Hm. Das geht irgendwie. Ne, kann man sich auch drüber streiten natürlich, ob das adäquat ist oder ob das so sein soll, sein darf, wie auch immer, aber es lässt sich juristisch vertreten. Dann ist die Idee irgendwann aufgekommen und sie bricht jetzt, wie du es erwähnt hast, völlig durch. Wenn das Geld da rumliegt und der Ukraine-Krieg kostet die EU fürchterlich viel Geld, allein im nächsten Jahr also sind mindestens 45 Milliarden Euro ungeklärt. Laut den üblichen EU-Schlüsseln müssten allein 11 Milliarden Euro aus Deutschland kommen. Das heißt, noch 11 Milliarden mehr bei den Sozialhaushalten einsparen. Das gibt Stress. Und den Stress will der Merz sich sparen. Deswegen sagt er, okay, dann nehmen wir doch einfach das Geld, das russische Geld, das da rumliegt. Das Problem ist, das darf man nicht. Ne? Das ist russisches Eigentum. Das gehört Russland. Punkt. Das Geld wegnehmen, das ist völkerrechtlich nicht zulässig. Das ist illegal, das ist genau wie im bürgerlichen Privatleben, so ist es auch zwischen bürgerlichen Staaten. Das Eigentum eines anderen Staates darfst du nicht stehlen. So ist das. Und das ist ja das Grund, eigentlich das Grundelement eines bürgerlichen Staates und auch eines bürgerlichen Staatensystems, dass das Eigentum immer das Wichtigste ist. Das ist die heilige Kuh. Genau. Also du darfst Leute umbringen, das ist in Ordnung, aber nicht Eigentum stehlen. Das ja. geht nicht. Ja. Gut, aber so ist es, ne? Und es ist auch so, das ist in der Debatte jetzt immer wieder diskutiert worden, nicht mal im Zweiten Weltkrieg ist das gemacht worden. Das ist wirklich tabu, ne? Also das Geld einfach wegzunehmen. Man kann streiten, möchte ich jetzt aber nicht näher darauf eingehen, ob das in jüngerer Zeit punktuell schon mal angewandt worden ist, gegenüber Afghanistan zum Beispiel. Egal. Es ist im Prinzip neu. Ne? Also einen Staat so kalt zu enteignen. Und das würde wahrscheinlich die EU nicht besonders stören. Das Problem ist nur, wenn man offen Völkerrecht bricht, dann löst man da eine Kettenreaktion möglicherweise aus in verschiedener Hinsicht. Denn das eine ist, wenn Russland sieht, seine Milliarden werden weggenommen, gestohlen, mehr oder weniger, dann wird sich Russland sagen, okay, dann stehen wir einfach zurück. Ne? Da liegen auch Unternehmensguthaben in Russland, da liegen Unternehmensgewinne in Russland, die dort eingefroren sind. Da gibt es viele Wertquellen europäischer Staaten oder europäischer Unternehmen in Russland. Und wenn ihr uns das Ding wegnehmt, ne, dann nehmen wir euch euer Zeug weg. Ne? Und dann ist plötzlich ziemlich viel europäisches Guthaben in Russland in der einen oder anderen Form auch weg. Ne? Das heißt, man schießt sich damit auch in den eigenen Fuß. Es kommt noch hinzu, ne, aus deutscher Perspektive, ne, es gab bekanntlich die beiden Weltkriege, nach denen sehr, sehr wenig entschädigt worden ist. Ne, warum soll sich ein Staat wie, sagen wir mal, Griechenland, ne, der schon lange für Entschädigungen kämpft, oder auch Polen oder auch Italien, warum sollen die sagen, okay, ne, klar, bei Russland kann man enteignen, aber Deutschland kann man nicht enteignen, um NS-Unrecht zu entschädigen. Ne? Also die begeben sich da wirklich auf sehr, sehr glattes Eis. Und das ist nicht auf Europa beschränkt. Die afrikanischen Staaten hätten gerne mal Reparationen für das ganze koloniale Unrecht. Ne? Und wenn die sehen, okay, Eigentum ist antastbar, ne, wird antastbar plötzlich, dann können wir das auch tun. Und der nächste Punkt ist, ne, in der globalen Währungskonkurrenz, der Euro ist ja nicht nur, wie du hast Manfred Weber gerade zitiert, der sagt, der Euro schweißt die EU zusammen, das ist ein Element, ein Aspekt. Aber ein anderer Aspekt ist natürlich, dass der Euro auch eine Konkurrenz zum Dollar werden soll. Ne? Ja. Wenn aber jetzt jeder Staat weltweit, ob das jetzt China ist oder ob das arabische Staaten sind, ne, wo man nie so genau weiß, gibt's da, können da mal Konflikte entstehen, ne? Wird denn ein, ich sage jetzt mal platt, ein arabischer Emir, wird der seine Milliarden in Europa anlegen, wenn er weiß, sobald er mal Stress mit der EU hat, ist das Geld weg? Nicht. Ne? Das heißt also, es gibt Befürchtungen und das sind jetzt nicht welche von irgendwelchen Außenseitern, sondern wirklich aus dem Establishment der EU raus, die sagen, das kann sozusagen zu einem Abzug von Geldern führen, der unter Umständen das Potenzial hat, die EU in eine Euro-Krise zu stürzen, in die nächste Finanzkrise zu stürzen. Ne? Das heißt also, die Folgen können wirklich gravierend sein und das hat bislang dagegen gesprochen, aber inzwischen spitzt sich die Lage so zu, dass vor allem der Merz und die von der Leyen, dass die sagen, egal, es geht nicht anders, wir brauchen das Geld, ansonsten kommen wir nicht mehr klar. Wir müssen also auf Biegen und Brechen durch und dann hat man jetzt angefangen halt hier das Recht zu biegen, wie man das so immer tut, ne? Und hat gesagt, ja, wir wollen das Geld nicht stehlen, sondern wir wollen es nur als Pfand für einen Kredit an die Ukraine nehmen und wenn die Ukraine irgendwann mal russische Reparationen kriegt, wird sie nie kriegen, ne? Hahaha, die Ukraine wird keine russischen Reparationen kriegen. Aber ne, Argumentation, sobald die Ukraine mal russische Reparationen kriegt, dann gibt sie das Geld halt dafür aus, um den Kredit zurückzuzahlen. Also wirklich so hin und her Biegereien eigentlich, die, wo sich jetzt die Juristen drum streiten, ob man das vertreten kann oder nicht. Ich würde sagen, nein, das ist, also Diebstahl ist Diebstahl und so hat das bislang auch der belgische Premierminister zum Beispiel formuliert, der besonders betroffen ist, weil eben das allermeiste Geld eben bei Euroclear in Brüssel, in Belgien liegt. Und der jüngste Dreh ist nun, dass die EU dieses ganze Konzept, gegen das es Widerstand gibt, auch Widerstand aus Ungarn, aus der Slowakei zum Beispiel, dadurch durchzudrücken versucht, dass sie das Ganze zu einem Notstandselement erklärt hat. Also sie hat praktisch gesagt, die EU befindet sich in einem Notstand wegen des Ukraine-Krieges und dieser Notstand berechtigt nach Paragraphen Absatz 122 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU, also so ein Grundlagendokument, berechtigt halt die EU-Kommission jetzt ein Veto zu übergehen und eben zu der Frage dieses Vorgehens bei den russischen Auslandsguthaben jetzt zu Mehrheitsabstimmungen überzugehen. Und das ist das, was gerade jetzt beschlossen worden ist und worüber nächste Woche auch weiterverhandelt wird. Und wenn das so läuft, wie die sich das vorstellen, dann wird eben mit diesem Mehrheitsbeschluss praktisch letztlich der Diebstahl der russischen Auslandsguthaben eingeleitet. Ja, das wäre tatsächlich ein Dammbruch in mehrfacher Hinsicht. Zum einen natürlich, weil dann der Diebstahl praktisch also juristisch verkleidet, ne, aber sinngemäß halt der reale Diebstahl zu einer Option in der globalen Auseinandersetzung erklärt wird. Da brechen Dämme. Und zum anderen natürlich auch in der EU. Denn so Staaten wie Ungarn oder die Slowakei, ne, die da jetzt plötzlich ausgehebelt werden, bislang konnten die sagen, nee, dagegen legen wir unser Veto ein. Ja. Jetzt ist das Veto wegen dieses Notstandstricks halt weg. Ne? Die werden sich fragen, was denn ist mit der EU? Ne? Mhm. Also wollen wir da wirklich noch weiter in dieser Form bleiben oder gehen wir noch schärfer zur Opposition über? Das heißt, da liegt auch innerhalb der EU eine Menge Sprengsatz. Und ne, Trump setzt auf die Zusammenarbeit unter anderem mit Ungarn. Mhm. Also da sieht man, ne, genau, wie die unterschiedlichen Dinge ineinander greifen und glaubt da, könnte auf die EU in nächster Zeit noch einiges an wirklich heftigen inneren Spannungen, eskalierenden inneren Spannungen zukommen. Mhm. Wer das nochmal auch nachlesen will, weil es ja dann doch ein bisschen eine komplizierte Angelegenheit ist mit diesen Reparationskrediten, so wie es genannt wird, ne, also Reparationsanleihe an die Ukraine, so hat das Friedrich Merz um Münster. Hat, Lukas Zeise hat einen schönen Artikel geschrieben, wie Merz den Krieg finanzieren will. Ich glaube, der der war für mich jedenfalls recht erhellend, um nochmal nachzuvollziehen, was ist da eigentlich passiert und was sind da die Schwierigkeiten auch. Die hast du ja aber auch gerade alle nochmal dargelegt. Echt guter Text, ja. Vielleicht mal so zwischendrin ein paar gute Neuigkeiten. Es klingt ja alles momentan, als wäre hier nichts mehr zum Lachen. Stimmt vielleicht auch, aber es gibt ja dann doch gute Neuigkeiten. Denn für Teile der deutschen Wirtschaft läuft es richtig gut. Rheinmetall expandiert in mehrere neue Rüstungssparten, darunter Drohnen und Satelliten, und will 2030 einen Umsatz von 50 Milliarden Euro erreichen. Nach heutigen Zahlen wäre das der Konzern Nummer 2, und zwar weltweit. Ich glaube, neulich hatte ich erst irgendwo gehört, es wäre unter die Top 20 gekommen. Und jetzt ist Nummer 20, ja. Ja, und jetzt ist schon die Aussicht, in 5 Jahren schaffen wir es auf Platz 2. Ne? Also da ist, ich will jetzt niemandem anraten, sich Aktien da zu kaufen, aber die machen schon ganz ordentliche Versprechungen. Ja. Ist vielleicht auch zu spät. Also diese Düsseldorfer Waffenschmiede Rheinmetall, die expandiert ganz ordentlich. Ist auch alles bei einem schönen Artikel in German Foreign Policy. Können wir das alles nachlesen, wie sich gerade im Rahmen der Rüstungsproduktion alles entwickelt. Gleichzeitig, neben diesen in Anführungsstrichen natürlich zynisch gemeinten guten Nachrichten, gibt es auch noch ganz reell schlechte Nachrichten für die deutsche Wirtschaft, denn die baut wieder enorm ab. Und zwar gibt es immer mehr Insolvenzen, es gibt immer mehr Übernahmen und generell wird der Wirtschaftsstandort Deutschland mehr und mehr übernommen von unterschiedlichsten ausländischen Kapitalfraktionen. Jörg, du hattest da einen Artikel zugeschrieben. Wie sieht das aus? In welche Branchen sind am meisten gerade von ausländischen Übernahmen betroffen? Wo geht das hin? Ja, wir hatten dann einen Artikel zu auf German Foreign Policy kommen. Das stimmt. Es sind verschiedene Beispiele, die man sehen kann. Also ein bekanntes Beispiel oder eins, das Schlagzeilen gemacht hat kürzlich, das ist die Übernahme von Covestro durch ADNOC. ADNOC ist ein Konzern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und Covestro, das ist ursprünglich mal eine Abspaltung von Bayer gewesen, aber ein DAX-Konzern, ne, einer der größten und stärksten deutschen Chemiekonzerne, der ist aufgekauft worden von einem Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das ist echt ein Einbruch für die deutsche Wirtschaftsgeschichte. Bislang lief es andersrum. Man hat überall wo zugekauft. Aber so, das ist tatsächlich neu. Es gibt Übernahmen unter anderem oder Übernahmeversuche unter anderem aus Indien, in der Stahlbranche zum Beispiel. Ne, also Jindal versucht eben ThyssenKrupp Steel zu übernehmen, das Stahlgeschäft von ThyssenKrupp. Das wäre nicht die erste Übernahme eines indischen Stahlübernahme eines indischen Unternehmens. Tata Steel zum Beispiel ist auch in Europa sehr stark vertreten und hängt eben an Tata, an dem Tata-Konzern in Indien. Das wären zwei Beispiele, zwei aktuelle Beispiele. Es gibt auch aus China weitere Beispiele von Übernahmeversuchen. Und das ist ganz interessant. Es gibt auch gerade wegen der Pleitewelle, die du gerade angesprochen hast, ne, also die vor allem eben auch mittelständische Unternehmen erfasst, diese Pleitewelle, da gibt es zunehmend Übernahmen aus Polen und Tschechien. Das ist recht interessant, denn auch das widerspricht ja eigentlich so dem deutschen Bild, dass wenn, dann expandiert die deutsche Industrie nach Polen, kauft dort auf oder nach Tschechien, übernimmt dort Sachen. Und das war ja lange auch so. Aber im mittelständischen Bereich ist es tatsächlich inzwischen schon so, dass teilweise die Entwicklung auch andersrum läuft, eben dass polnische oder tschechische Unternehmen in Deutschland zukaufen. Es ist ja schon jetzt so, mit dem Agrofert-Konzern. Der hat ein bisschen Schlagzeilen gemacht. Der gehört noch dem neuen tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš. Der Babiš ist eigentlich ein Milliardär, ne? Ein Oligarch, wenn man so will, in Tschechien. Und aufgrund der tschechischen Gesetze muss der seinen großen Konzern, der Agrofert heißt, abstoßen. Und Agrofert hat zum Beispiel die Stickstoffwerke Piesteritz übernommen oder auch im Lebensmittelbereich einiges übernommen. Liken zum Beispiel. Liken Urkorn ist so eine Marke, die letztlich eben hier dem Agrofert-Konzern aus Tschechien gehört. Das wären so kleine Beispiele. Ja. Ich glaube, wir sollten uns jetzt den zwei, ich würde sagen, Hauptlinien des Dokuments widmen, die ja auch als Schwerpunkte formuliert sind in dem Dokument, also in dem Sicherheitsdokument. Und zwar ist das einmal das Verhältnis von USA zu Südamerika, beziehungsweise es wird jetzt auch von einer südlichen Hemisphäre gesprochen. Und natürlich auch China. Fangen wir an mit dem, was sich in der südlichen Hemisphärenstrategie bewegt, wie da die USA ihren Kurs verändert hatte. Trump hat ja sogar einen Zusatz zur Monroe-Doktrin in diesem Dokument mit aufgenommen. Ja. Was genau bedeutet das, Jörg, auch gerade wenn wir jetzt nach Venezuela gucken, was ist dieser Trump-Zusatz zur Monroe-Doktrin? Im Prinzip ist es, also das Ding selber, würde ich sagen, ist eigentlich der Versuch, den Namen Trump nochmal da, Great Trump muss das ja eigentlich heißen, nochmal irgendwie reinzuschreiben. Also der Kern des Ganzen ist, die Monroe-Doktrin ist ja alt, ne, stammt von 1823 und besagt nur, dass die USA eben ganz Lateinamerika und die Karibik als ihren Hinterhof betrachten und dort niemand anderes was zu suchen hat. Punkt. Ne, das ist die Monroe-Doktrin. Das Ding ist ja, dass in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten, klar, europäische Staaten haben immer eine gewisse Rolle in Lateinamerika gespielt. Das ist so. In den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten ist ganz punktuell Russland etwas einflussreicher geworden, zum Beispiel in Venezuela. Nicht wirklich stark, aber so ein bisschen. Vor allem aber China ist sehr einflussreich geworden. China ist inzwischen für Lateinamerika minus Mexiko, muss man dazu sagen, der größte Handelspartner und ein ganz bedeutender aktueller Investor. Das heißt also, China hat wirklich massiv an Einfluss in Lateinamerika gewonnen. Das reicht sehr, sehr weit ökonomisch gesehen. Da sagt eben die Trump-Regierung jetzt, okay, wir müssen bei dem Machtkampf gegen China in Asien selbst gewisse Zugeständnisse machen. Dazu gleich noch ein bisschen mehr, da kommen wir gleich noch drauf. Aber wir wollen nach Möglichkeit in Lateinamerika wieder klare Verhältnisse schaffen. Das heißt also, so weit wie möglich China raus aus Lateinamerika, Russland raus aus Lateinamerika, mit Europa, da gibt es jetzt noch nicht viele wirkliche Aussagen dazu, zum europäischen Wirtschaftseinfluss in Lateinamerika. Aber sicherlich wollen die USA einfach wieder die klare Nummer eins in jeder Hinsicht sein. Das ist so die große Linie praktisch der Strategie. Dieses Strategiepapiers für Lateinamerika. Dazu soll auch auf militärische Aspekte zurückgegriffen werden. Also die Stationierung von mehr US-Militärs in Lateinamerika steht auf dem Programm. Und wir sehen es gerade in der Karibik, ne, im Aufmarsch gegen Venezuela, wie das gerade eben durchgeführt wird. Und nicht einfach mal so ein Kriegsschiff dahinstellen, dass man dann wieder wegfährt, ne, sondern Flughafen ausbauen, ne, Häfen ausbauen. Das ist das, was gerade stattfindet. Feste Infrastruktur. Ja, Trumps Kanonenbootpolitik wurde jetzt getitelt, Venezuelas Regime-Change-Protagonisten sind am Frohlocken. Da ist eine ganze Armada von US-Kriegsschiffen. Die Invasionstruppe fasst inzwischen 15.000 Marines vor der venezuelanischen Küste. Da kreuzen dann auch Kampfflugzeuge und so weiter. Du hast es gerade alles schon genannt bei diesem erdölreichen südamerikanischen Land. Muss man ja dazu dann auch erwähnen, diese Woche, ich glaube es war Mittwoch, da wurde Maria Corina Machado, über die wir auch schon gesprochen haben, die hat endlich in Oslo ihren Friedensnobelpreis bekommen. Es war endlich soweit. Maßgeblich unterstützt wurde die Kampagne von US-Außenminister Marco Rubio, darf man auch nicht vergessen. Der hat nämlich das Empfehlungsschreiben noch als damals republikanischer Senator im August und 7 weitere Abgeordnete haben das mit unterzeichnet. Also das Machado, die ist jetzt nicht vom Himmel gefallen, sondern die wurde da auch entsprechend protegiert. Für den Nobelpreis hat sich die Venezuelanerin nach Ansicht des Nobelpreiskomitees qualifiziert durch ihren unermüdlichen Einsatz für die demokratischen Rechte des venezuelanischen Volkes und ihren Kampf um einen gerechten und friedlichen Übergang von der Diktatur zur Demokratie. wir schauen uns gerade mal gleich gerecht und friedlich an. Über Diktatur und Demokratie sprechen wir in anderen Folgen nochmal, was die für einen Demokratiebegriff haben. Also tatsächlich, denke ich, geht es der Tochter von dem enteigneten Stahlbarons. Mhm. Also Hugo Chavez hat den Stahlbaron, der der Vater war von Machado, damals enteignet. Und die Gute will jetzt, glaube ich, das Rad der Geschichte zugunsten von ihrer Klasse ein bisschen zurückdrehen. Bereits zur Jahrhundertwende schon forderte sie ein US-Angreifen. Also alles auch keine neuen Sachen. Sie werden jetzt natürlich irgendwie populär. Aber die Machado arbeitet schon länger daran und fordert schon länger hier ein friedlich, also bei einem US-Eingreifen, das sicherlich nicht friedlich ist. Offen trommelt die Trump-Anhängerin heute für eine US-Invasion zum Sturz von Maduro. Darum geht es ja. Auch da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass da Kopfgelder ausgesetzt sind vom Weißen Haus. Das ist übrigens, also dieses Fordern von US-Invasionen und so weiter, unsere neue Nobelpreis, Friedensnobelpreisträgerin, muss man ja sagen, sie hat keine Physik oder Medizin bekommen, sondern für den Frieden. Sie fordert hier einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Dann noch einen schönen Artikel von dir, fand ich super, Piraten der Karibik. US-Militär kapert gegenwärtig und entführt ein großes Tankschiff mit venezuelanischem Öl auf dem Weg nach Kuba. Die Regierung in Caracas spricht von einem dreisten Raubüberfall. Da kannst du gleich nochmal schildern, wie das Ganze abgelaufen ist. Aber ich habe mich ja schon ein bisschen auch gefragt, wie das Ganze jetzt aussieht. Jörg, sitzt Trump jetzt im Oval Office mit Augenklappe, Papagei auf der Schulter und lässt irgendwie Feinde des US-Kapitals Kiel holen? Ja, das ist abenteuerlich. Ne? Ja. Das haben die ab und zu gemacht mit iranischen Schiffen. Also muss man auch dazu sagen, komplett neu ist es nicht. Aber dass sie es jetzt mit venezolanischen Schiffen auch machen, die einfach zu kapern, das ist nun wirklich neu. Und man muss dazu sagen, ne, also auf hoher See gilt die Freiheit der Seefahrt. Das wissen wir. Ne? Unter diesem Vorwand schippern ja ständig westliche Kriegsschiffe im südchinesischen Meer rum, um dort die Freiheit der Seefahrt zu sichern und zu verhindern, dass da China irgendwelche Schiffe aufhält oder ähnliches. Ne? Ja. Aber selber interessiert man sich nicht für die Freiheit der Seefahrt. Das sind die üblichen westlichen Doppelstandards. Ne? Also völkerrechtlich gesehen ist das schlicht und einfach Piraterie, ne? Was die USA dort getrieben haben, nämlich ein dort völlig harmlos fahrendes Schiff einfach zu kapern und zu entführen, zu verschleppen. Das heißt, das ist Piraterie. Und wenn sie jetzt das Öl da auch noch sich einverleiben und verkaufen oder selber verwenden, dann ist es tatsächlich auch Diebstahl und Raub. Gut, man muss schauen, ob die das jetzt so weiter so machen wollen, ob das ihr neues Geschäftsmodell wird. Und es wird schon spannend, ob sie jetzt, sie haben eins ausgewählt, das nach Kuba gefahren ist. Ne? Kuba hat nicht viel Potenzial, um Widerstand zu leisten. Aber man muss schon schauen, ob die USA sich es auch leisten werden, ein venezolanisches Schiff zu kapern und zu entführen, das eigentlich nach China soll. Ja. Denn der größte Abnehmer venezolanischen Öls im Moment ist China. Und ob sie sich da so offen mit China anlegen werden, mal schauen. Aber gut, das ist nur ein Randaspekt. Also wir müssen zur Kenntnis nehmen, sie gehen zur Piraterie über, genauso wie die Staaten Europas. Wir haben es gerade ja diskutiert, ne, mit den russischen Auslandsguthaben zum Diebstahl in großen Stil übergehen. Das ist der Zustand des Westens. Ja. Bei der Aktion der US-Marine interessant, weil die ganzen vergangenen Wochen wurden ähnliche auch Bombardements wurden ja gerechtfertigt mit diesem Drogenkartell. Hier geht es um die Drogenabwehr. Ja. Davon war jetzt gar nichts zu lesen. Ne? Es ging einfach darum, dass dieses Schiff, ich glaube, es hieß Skipper oder sowas, einfach nur kubanischen Handel betreibt. Das ist dann die Legitimation. Also man hat sich da nicht besonders viel Mühe gegeben, irgendwie diesen Einsatz da zu legitimieren, diese Piraterie, diesen Diebstahl von dem Boot. Diese ganze Fassade von dem Anti-Drogen-Krieg auch wirklich sehr halbherzig aufrechterhalten wird. Ja, das stimmt. Ja. Okay, widmen wir uns dem eigentlichen Kernthema, nämlich dem Verhältnis USA und China. Das ist natürlich, hat ein sehr hohes Gewicht in der US-amerikanischen Außenpolitik. Denn was sich so in den letzten Jahrzehnten vor allem geändert hat, also vor allem in der postsowjetischen Zeit für die USA, ist natürlich, dass sie als unipolare Weltordnung auf alle globalen Märkte ziemlich frei zugreifen konnten. Und das war ein Zustand, in dem die US-amerikanische Wirtschaft natürlich auch entsprechend florieren konnte mit geopolitischen Macht, die dann dahinter steckt. Das stand nicht in Frage. Wir leben aber jetzt in einer Zeit, in der wir diese Weltordnung in Bewegung sehen, in dem die unipolare Weltordnung in Frage gestellt wird. Einige sprechen auch von einer Thukydides-Falle, bei der eine absteigende Weltmacht Stück für Stück im Kräfteverhältnis eingeholt wird von einer aufsteigenden. Der Vergleich kommt aus dem Peloponnesischen Krieg und hatte was mit Athen und Sparta zu tun. Und in diesem jetzigen Umstand schlüpfen in die Rollen von Athen und Sparta eben China und die USA. Das ist eines der wichtigsten Verhältnisse, die wir beobachten können, nämlich das US-amerikanisch-chinesische Verhältnis. Übrigens nur so kleine Randbemerkung. Da steht nie US-amerikanisch in dem ganzen Dokument. Da steht immer nur amerikanisch. Ne? Da ist immer gleichgesetzt, wir sind Amerika. Nur, das ist nur so eine Randbemerkung. Ja, das stimmt. Okay, dieses Verhältnis auch zu diskutieren, müssen wir auch die Europäer ein Stück weit mit reinnehmen. Und ich fand das sehr interessant, dass sich etwas in dem Kurs verändert hat, auch wie die Europäer, die europäisch-chinesische Außenpolitik, die gestaltet sich im Rahmen der sich verändernden globalen Verhältnisse, verändert sich auch die. Beispielsweise wäre hier heranzuziehen, dass Ursula von der Leyen noch im Juni diesen Jahres in Kanada auf dem G7-Gipfel von der Leyen bezeichnete die Art und Weise, wie China seine wirtschaftliche Macht nutzt, als Pattern of Dominance, Dependency and Blackmail, als ein Muster aus Dominanz, Abhängigkeit und Erpressung gegenüber Handelspartnern. Ja, sie sprach von einem neuen China-Schock, analog zur Zeit nach Chinas Beitritt zur WTO 2001 und mahnte, dass China Subventionen, Überkapazitäten und Marktdominanzen nutze, um Wettbewerber zu unterbieten und globale Lieferketten zu kontrollieren. Also insbesondere kritisierte sie, also von der Leyen, Chinas quasi Monopolstellung bei seltenen Erden und anderen kritischen Rohstoffen. Die strategisch wichtige Industrien, Technologie, Batterie und so weiter, sie warf China vor, dieses Monopol zu bewaffnen und damit Wettbewerb zu verzerren. Bei diesem Treffen im Juni 2025, es war in Kanada, da rief von der Leyen dazu auf, nicht zuletzt im Beisein von Donald Trump auch, sie rief dazu auf, dass die G7 gemeinsam eine Kooperation und Antwort entwickeln sollten, um China stärker unter Druck zu setzen und alternative Lieferketten bzw. Partnernetze aufzubauen. Die Haltung der europäischen Außenpolitik hinsichtlich Chinas noch aus Mitte des Jahres. Die US-amerikanische Außenpolitik hat sich auch wieder etwas angepasst auf Grundlage auch des Handelskriegs, über vieles, worüber wir in den letzten Folgen gesprochen haben. Und du hattest ja auch schon eingehend gesagt, der Finanzminister der USA hat ja sogar das Erscheinungsdatum des Dokuments selbst etwas verzögert, weil er gerade nicht den Zeitpunkt sieht, wieder Öl ins Feuer zu gießen, sondern momentan in Sachen Handelskrieg eine Pause will. Ja. Und hat die deutsche Außenpolitik, hat da direkt darauf reagiert, hat gesehen, okay, neuer Kurs. Erstes Klingbeil nach China gereist und jetzt auch der Außenminister Wadoful in Beijing und hat da mit Wang Yi gesprochen. Und da gab es einige Punkte in Kurskorrektur, was die europäische, beziehungsweise jetzt in dem Beispiel Wadoful auch in dem deutsch-chinesischen Außenpolitik sich verändert hat. Also Jörg, was ist denn da los auf dem diplomatischen Parkett? Der Wadoful wollte ja eigentlich schon Ende Oktober nach China reisen und dann war es so, dass aber die chinesische Seite wohl, wenn die Berichte zutreffen, die man mitbekommt, dass die chinesische Seite wohl gesagt hat, okay, du kannst mit unserem Außenminister reden, mit Wang Yi, aber sonst mit niemand. Mhm. Ne? Und das ist natürlich, da fliegt kein Mensch rüber, ne, für ein Gespräch mit seinem Amtskollegen, sondern wenn der Wadoful rüberfliegt, dann will er natürlich auch, ne, du hast es angesprochen, der Handelskrieg, die seltenen Erden, alles wirklich ganz heikle Geschichten. Und dann will er natürlich auch mit dem Handelsminister sprechen, ne, oder mit Leuten, die für die Wirtschaft zuständig sind, die für diese Wirtschaftskriege zuständig sind. Und ja, das haben die ihm damals nicht genehmigt. Und Hintergrund ist da wohl auch gewesen, also nicht nur so laute Töne, die er gespuckt hat, also die in China wirklich halt auch unangenehm aufgestoßen sind, sondern auch die Tatsache, dass es ist ein Detail, aber ein wirklich vielsagendes, dass bei der jüngsten Rüstungsmesse auf Taiwan vor einigen Monaten zum ersten Mal auch deutsche Konzerne gewesen sind und das Angebot gemacht haben, die taiwanische Rüstungsindustrie zu beliefern. Ne, und da, das ist natürlich eine fette rote Linie und ich habe keinen Beweis dafür, ne, ich würde aber schwer tippen, dass das auch eine Rolle gespielt hat, eben bei der chinesischen Entscheidung Ende Oktober, dem Wadefuhl, hier keine großen Gesprächstermine zu geben, sondern ihn auszubremsen praktisch. Und ist er halt dann später, eben kürzlich, also 6 Wochen später, hingeflogen, hat dann auch mehrere Gesprächstermine gekriegt und sein Ton war auffallend zurückhaltender. Das jetzt nicht unbedingt mit Bezug auf Taiwan, wobei ich denke, da zählt, was intern besprochen worden ist. Und das weiß man natürlich nicht, ne, was die intern besprochen haben. Aber nach außen ist aufgefallen, dass er gesagt hat, wir haben wirtschaftlich unsere Differenzen, ne, auch das, was die von der Leyen angesprochen hat, chinesische Subventionen, chinesische Exportförderung, was auch immer, da haben wir Differenzen, aber die müssen wir auf dem Weg des Dialogs lösen und nicht auf dem Weg von neuen Strafzöllen gegen China oder Sanktionen oder Ähnlichem. Ne, das heißt, da hat er praktisch, ist er zurückgerudert von einer harten Linie auf eine Linie, wo man sagt, ne, man hat unterschiedliche Positionen, es gibt Differenzen, es gibt Streitigkeiten, aber man löst die nicht, indem man sich hart, also mit Zöllen oder Ähnlichem bekämpft, sondern man muss drüber reden. Mhm. Das war ein klares Zugeständnis an China, das er da getroffen hat. Und wie es jetzt weitergeht, muss man sehen. So in diese Richtung vorgearbeitet hat wohl Klingbeil auch schon, aber Wadefuhl hat es eben jetzt auch nachgeholt. Ja, und dann muss man jetzt eben schauen, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Aber ich würde schon vermuten, dass jetzt Gespräche folgen werden. Unter anderem, weil China eben ein hartes Abwehrmittel inzwischen in der Hand hat. Ne? Und das sind eben die Exportkontrollen bei seltenen Erden. Mhm. Du hast jetzt auch eben schon angesprochen, Taiwan. Mhm. Und das spielt ja auch eine Rolle, sowohl in dem Sicherheitsdokument der USA, als es jetzt auch offensichtlich die Ein-China-Politik ein wichtiger Kernpunkt ist in den diplplomatischen Beziehungen zwischen China und Europa, beziehungsweise China und Deutschland. Das ist ein Punkt, der chinesischen Außenpolitik sehr, sehr wichtig ist. Der wird häufig ins Zentrum gesteckt. Mhm. Und Jörg, ich denke, das ist aber wichtig und das kann man gar nicht oft genug versuchen darzulegen. Was hat es eigentlich geostrategisch für so eine unheimlich wichtige Implikation mit Taiwan und diesen Inselketten? Um was geht's denn da eigentlich? Warum ist das so verflucht wichtig? Mhm. Da kann man sich gut eigentlich an die neue US-Sicherheitsstrategie halten. Die ist da relativ offen dazu. Die sagt, Taiwan ist natürlich wichtig, zum einen, weil dort TSMC sitzt. Das ist dieser Halbleiterhersteller, der die Halbleiter nicht nur entwirft, sondern sie auch wirklich produziert. Das heißt, aus den Fabriken von TSMC auf Taiwan kommen die Dinger real existierend raus und werden exportiert. Ne? Und von denen ist tatsächlich, sind große Teile der Weltwirtschaft abhängig im Moment. Das heißt also, wenn diese Fabriken, sagen wir mal, bei einem Krieg um Taiwan kaputt gingen, heftiges Problem, ne, für die Weltwirtschaft, vor allem für die westliche Wirtschaft. Das ist natürlich ein hartes Faktum, das wird da genannt, aber die großen Linien, denke ich, sind strategisch und in der neuen US-Sicherheitsstrategie wird das so formuliert, dass man sagt, wenn sinngemäß jetzt wiedergegeben, wenn China eben sich auch real in den Besitz von Taiwan bringen könnte, dann, und da müsste man sich jetzt eine Landkarte anschauen, dann hat es die Möglichkeit, die erste Inselkette zu durchbrechen und es hat freie Fahrt in den Pazifik bis hin zur, Strategen sagen, bis zur zweiten Inselkette. Also sinngemäß ist es so, wenn China wirklich Taiwan unter seiner Kontrolle hätte, die Volksrepublik, wenn sie das hätte, dann könnte sie militärisch weit in den Pazifik hinein operieren, bis hin nach Guam. Und Guam ist dem Status nach praktisch eine US-Kolonie, wenn man so will, real aber vor allem einer der wichtigsten US-Militärstützpunkte auf dem Weg nach China. Und das geriete dann praktisch in den Operationsradius der chinesischen Streitkräfte. Das ist so die strategische Idee. Und ein Punkt, der in diesem Zusammenhang auch erwähnt wird in der US-Sicherheitsstrategie, in der neuen von Trump, da steht drin, es gibt ja diese erste Inselkette vor China praktisch, ne? Also diese Inseln von Japan über die südjapanischen Inseln, dann die Ryukyu-Inseln, also sagen wir mal Okinawa, ne? Fetter US-Stützpunkt bis dann hin nach Taiwan und dann, da fangen schon die nördlichsten kleinen philippinischen Inseln an. Das hat kein Mensch im Kopf, aber es ist tatsächlich so und dann kommt schon Luzon, die Hauptinsel der Philippinen und wer die kontrolliert, hat praktisch die Möglichkeit, strategisch gesehen, China hinter dieser Inselkette einzusperren. Ja, und von daher ist es wichtig, eben aus dieser Inselkette ausbrechen zu können für die Volksrepublik strategisch, um sich eben nicht einsperren zu lassen. Und die US-Sicherheitsstrategie sagt in diesem Zusammenhang noch, hinter dieser Inselkette liegt unter anderem das Südchinesische Meer. Und wir wissen ja, geht ja immer mal durch die Medien, ne? Im südchinesischen Meer gibt es Streit um Inseln, Inselchen, Sandbänke, Riffe. Wem gehören die jetzt? Gehören sie Vietnam? Gehören sie China? Gehören sie Malaysia, den Philippinen? Und die Sicherheitsstrategie sagt, in diesem Streit geht es darum, wer das südchinesische Meer kontrolliert. Und wenn das eine Macht tut, die den USA nicht in den Kram passt oder die vielleicht sogar ein gegnerisches, ein feindliches Verhältnis zu den USA hat, dann könnte diese Macht dort das tun, was die USA selber tun wollen, nämlich die Schifffahrt kontrollieren. Und dann könnte, wenn man die Schifffahrt kontrolliert, kann man, das steht jetzt so in der Strategie dann drin, kann man natürlich auch Geld dafür kassieren, also Zölle kassieren zum Beispiel, das, was Trump ja immer tut. Oder klar, die Kontrolle ist einfach was, was dann eben sehr viel Macht mit sich bringt. Denn durch das südchinesische Meer geht sehr, sehr viel Handel, ne, unglaublich viel Handel hindurch. Mhm. Ja, da sieht man recht klar, dass bei diesem ganzen Gerede um hier Rechte auf Inseln und die Freiheit von Taiwan, dass es um harte militärische Realitäten geht bei dem Ganzen. Ja, deshalb schätze ich eigentlich auch dieses Dokument der Sicherheitsstrategie, das neue, denn es ist in seiner Weise sehr ehrlich, es ist sehr offen und es steht eben nicht mehr drin, dass Taiwan so eine hohe Priorität hat für die US-amerikanische Außenpolitik, weil man die Demokratie auf Taiwan schützen wolle. Es steht da so nicht drin, sondern es steht halt eben, die Sicherheitsstrategie benennt halt eben die von dir gerade ausgeführten Punkte mit den Inselketten und so weiter. Was das für die Mikrochip-Technologie für eine wichtige wirtschaftliche Bedeutung hat. Das sind die Punkte, die hier angeführt werden. Und so muss man halt sagen, so ist diese Sicherheitsstrategie eigentlich ein sehr offenes und ehrliches Dokument, das nicht einem irgendwie seitenweise irgendeinen Blödsinn von Werten oder so verkaufen will, dass man das aus irgendeiner Werteidee heraus völlig kindliches Politikverständnis da verkaufen will. Das passiert hier nicht. Das finde ich eigentlich sehr gelungen. Ja. Es gibt noch zwei andere Segmente in diesem Dokument, die wir jetzt nur in Kürze anreißen können. Sehr, sehr kurz gefasst wird nur Afrika. Der riesige Kontinent Afrika spielt kaum eine Rolle in der Sicherheitsstrategie. Da könnte ich einmal fragen, Jörg, warum wird Afrika eigentlich derartig vernachlässigt? Das wäre so meine eine Frage. In dem Kontext, weil es jetzt gerade hier die Woche so eine wichtige Rolle gespielt hat bei den Sahelstaaten, gab es ja einen Putsch in Benin, der scheiterte. Vielleicht kannst du das auch nochmal irgendwie mit erklären. Was war zum einen da gerade die Woche im Sahel los und warum hat die US-amerikanische Strategie jetzt kein gehobenes Interesse an diesem riesigen Kontinent? Das eine ist, Trump sagt, man muss sich auf das Wesentliche konzentrieren, sinngemäß in der Außenpolitik. Man kann nicht mehr überall dominant sein und Afrika ist ihm schlicht und einfach egal. Das hat was damit zu tun, dass die afrikanische, dass der Markt Afrika sehr schwach ist, noch, ne? Es ändert sich, aber da kann man nicht wirklich viel Geld verdienen. Von daher ist das für ihn nachrangig, bis auf Ausnahme Rohstoffe. Es gibt wichtige Rohstoffe, die wir da haben. Die Politik verfolgt er auch knallhart, im Kongo zum Beispiel, aber er fokussiert sich halt darauf und macht keine anderen großen Geschichten mehr. Unter anderem, zumindest bislang auch nicht mehr, du hast den Sahel angesprochen. Im Sahel gibt es ja diese drei Staaten, Mali, Burkina Faso und Niger, in denen durch Putsche jeweils eben politische Kräfte ans Ruder gekommen sind, die sich von Frankreich gelöst haben, die den Einfluss der französischen Ex-Kolonialmacht abgeschüttelt haben, aus dem Land geworfen und die versuchen, wirklich auf nationaler Ebene eine eigenständige Politik zu entwickeln, eine eigenständige afrikanische Politik. Wie auch immer man im Detail dazu steht, Riesenkapitel, ne? Wäre was für ein anderes Mal vielleicht. Klar, klar. Und in dem Zusammenhang gab es eben jetzt gerade auch in Benin einen Putschversuch. Benin, geografisch gesehen, wäre eben der Weg runter aus dem Sahel bis zur Küste. Dort gibt es einen großen, wichtigen Hafen in Benin und insofern ist es natürlich strategisch wichtig. Und dieser Putschversuch, es ist noch längst nicht alles wirklich geklärt, wer und was da genau geputscht hat. Tatsache ist aber, es hat, ähnlich wie in den Sahelstaaten, der Unmut eine Rolle gespielt, unter anderem über die französische Politik auf militärischer Ebene. Ja. Das heißt also, es ist den Putschisten offenkundig, mit welchem genaueren Hintergrund auch immer, auch darum gegangen, eigenständig was aufzubauen und auch zumindest den französischen Einfluss zu reduzieren. Man kann sehen, und das ist im Detail auch belegt, dass dieser Putschversuch niedergeschlagen wurde, nicht nur von loyalen Einheiten, also dem Präsidenten gegenüber loyalen Einheiten der beninischen Streitkräfte, sondern auch durch Eingreifen Nigerias Nigeria hat da mit der Luftwaffe eingegriffen und wir wissen heute aufgrund belegter Berichte, dass Frankreich dahinter gesteckt hat. Also Frankreich hat in Absprache mit Nigeria halt, die haben die Geheimdienste, die Spionagedaten, die Aufklärungsdaten geliefert, haben gesagt, hier, ne, könnt ihr nicht mal, und dann haben die da eben bombardiert, ne, wo Frankreich eben die Bomben haben wollte. So ungefähr ist das abgelaufen. Das heißt also, die Niederschlagung dieses Putschversuchs ist eben tatsächlich wieder eine der alten Kolonialmacht gewesen, die sich nigerianischer Schützenhilfe bedient hat. Warum? Auch immer, das würde, glaube ich, zu weit führen, jetzt komplexes Kapitel, aber so hat es funktioniert. Ja, aber lass uns das Kapitel wirklich nächstes Jahr wieder aufgreifen. Sehr interessante, sehr viel Bewegung. Wir haben ja ohnehin noch ein paar Kapitel Afrika bei uns auf der Sammelliste, die wir nächstes Jahr noch einlösen möchten. Für heute ist es wirklich nur diese kleine eher Randbemerkung, die wir hier liefern können. Was auch keinen großen Platz mehr einnimmt, das war in früheren Sicherheitsstrategien mal anders, ist der Nahe Osten. Auch der hat für die Trump-Administration an Bedeutung verloren. Das wird teilweise mit dem Gewicht an Energielieferanten argumentiert. Das heißt, früher war eine größere Abhängigkeit von dem Nahen und Mittleren Osten als Energiequelle, war wichtig für die US-amerikanische Wirtschaft. Und das ist eben heute nicht mehr der Fall. Teilweise deshalb, weil so eine größere Fracking-Offensive stattgefunden hat und USA selbst zum Nettoexporteur von Energie geworden ist. Und dadurch ist der Bedarf einfach nicht mehr so hoch. Und trotzdem sieht die USA es immer noch als wichtig, dass niemand anderes dort an die Macht kommt. Also es bleibt Einflusssphäre der USA. Jörg, wie siehst du das? Wie wird sich das niederschlagen? Wir haben ja doch noch sehr wohl an einigen Bohrinseln in dem Raum, auch in Syrien und so weiter, wo US-Militärs sind, viele US-Militärbases mit vielen, vielen Soldaten. Denkst du, das wird sich reduzieren? Oder denkst du, die Militärpräsenz, wie sie im Nahen Mittleren Osten seit Jahrzehnten präsent ist, bleibt einfach alles, wie es ist? Das ist eine gute Frage. Also in Syrien wollten die USA ja schon während der ersten Amtszeit von Trump wirklich komplett raus. Nun waren das andere Verhältnisse damals noch. Da war Assad noch am Ruder und heute sieht es anders aus. Ich würde sagen, in der Tendenz wäre das dem Trump sicherlich lieb, wenn er da ein bisschen zurückfahren kann, ne? Also etwas Truppen reduzieren. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass die USA ihre Militärpräsenz an sich empfindlich reduzieren. Also die Stützpunkte in Bahrain, in Katar, ne? Also die sind ja wirklich geostrategisch sehr, sehr wichtig, solange sie nicht bereit sind, und das sind sie ja nicht, und eben ihren Einfluss im Mittleren Osten komplett aufzugeben und ihnen den Einfluss eben an andere Mächte zu übertragen, praktisch, solange werden sie das, denke ich mal, noch aufrechterhalten. Das ist auch die Frage, ob das Konzept aufgeht von Trump. Also er sagt ja auch praktisch, er ist der Ansicht, oder die Strategie besagt, die Vereinigten Staaten seien der Ansicht, die Konflikte seien im Wesentlichen gedämpft dort unten. Und das kann man ja wirklich in Frage stellen, wenn man sich die Entwicklung sowohl in Palästina anschaut, als auch die Spannungen mit Syrien, die Spannungen mit Iran, die Spannungen in den einzelnen Ländern dort. Also ob da nicht wieder die Kriege einfach neu entflammen oder nochmal weiter hochkochen, das ist eine ganz offene Frage. Und dann werden die Vereinigten Staaten da sicherlich auch wieder stärker militärisch operieren wollen und ihre Truppen nicht zurückfahren können. Auch das ist eine Möglichkeit, die man einkalkulieren muss. Die wäre aber sicherlich nicht im Interesse von Trump und nicht im Interesse der Strategie, wie sie in diesem neuen US-Strategiepapier beschrieben wird. Aber ich denke, das ist eine Sollbruchstelle wahrscheinlich dieser Strategie. Was die deutsche Außenpolitik im Nahen Osten angeht, konkret die israelische, gab es einen schönen Artikel, Bundeskanzler sichert Israel deutsche Unterstützung zu, und zwar für immer. Zwar nicht im gleichen perversen Wortlaut, aber dem Inhalt nach gleich, bekräftigt Merz nochmal sein Dankeschön für das Erledigen der Drecksarbeit. Nach dem Max-Planck-Institut für demografische Forschung, die Zahlen sind vom November, ist in Gaza rund 100.000 Menschen durch Gewalt zu Tode gekommen. Und in diesem Kontext intensiviert Merz die militärische Rüstungszusammenarbeit mit dem Kabinett Netanyahu. Zum Beispiel gibt es jetzt ein israelisch-US-amerikanisches Raketenabwehrsystem Arrow 3, Das haben die Deutschen jetzt auch. Da vielleicht noch ein kleiner Nachtrag aus der letzten Folge, denn nämlich in der letzten Folge, da haben wir uns noch gefragt und kannten die Antwort noch nicht. Wie lange dauert es wohl, bis die Bundesregierung wieder Waffen nach Israel verkauft und verschickt nach der sogenannten Waffenruhe? Und ich glaube, Jörg, du hast mir ein, zwei Tage später, hast du mir eine Nachricht geschickt mit einem Artikel vom Handelsblatt. Ja. Und da war dann der Artikel, BRD hebt teilweise Stopp von Rüstungsgütern für Israel wieder auf. Also ja, das ist quasi alles wieder beim Alten. Ja. Ja, es ist ja jetzt Frieden und Waffenruhe. Wir lesen jeden Tag davon. Okay, das war heute mal ein wilder Ritt durch die US-Sicherheitsstrategie. Also man hätte über jedes einzelne dieser Verhältnisse viel sprechen können. Es gibt zu jedem einzelnen Feld unheimlich viele Zeitungsartikel aus den letzten Wochen. Haben versucht, einige davon hier unterzubringen. Naja, was jetzt bei dem vielen Gesagten passieren wird, keine Ahnung. Dafür treffen wir uns in 4 Wochen wieder im neuen Jahr. Und im neuen Jahr können wir dann sehen, was sich schon wieder geändert hat. In dem Sinne von meiner Seite, Jörg, ich wünsche dir schon mal ein paar ruhige Feiertage und einen guten Rutsch. Danke, dir auch. Ja, wir machen noch eine Jahresabschlussfolge, deswegen sage ich jetzt den Zuhörern noch nicht Tschüss. Mit denen habe ich eine Folge haben wir da noch. Und ansonsten, Jörg, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für deine Einordnung. Ich glaube, du wirfst hier echt eine Menge Licht ins Dunkle. Dafür vielen Dank. Dir auch ganz vielen Dank für die Arbeit, die du machst, ne? Die du dir machst zu diesem Thema. Echt wirklich wichtig, so. Finde ich. Hast du noch ein, danke dir, hast du noch einen abschließenden Jahresabschlussgruß für unser Kneipenpublikum? Oh, das ist immer ganz schwierig. Auf jeden Fall immer großartig, dass die Kneipe voll ist, ne? Und ja, den Kneipenbesucherinnen und Besuchern auch einen guten und hoffentlich nicht allzu kriegerischen Übergang ins nächste Jahr und ja, gute Kämpfe dann gegen den ganzen Mist, dem wir ausgesetzt sind. Ja, davon gibt's genug. Ja. Okay, Jörg, vielen Dank nochmal, mach's gut und Wir hören uns wieder in eurer Lieblingskneipe und bis dahin, ciao. Tschüss. Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.